Hadith Nummer 80. Anas berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Zu den Vorzeichen der Stunde gehört, dass das göttliche Wissen verschwindet, die Unwissenheit herrscht, der Alkohol gewöhnlich getrunken und die Unzucht offenkundig wird.